Bereits Hans Hahne hatte spekuliert, Europa im Nordteil der Erde könnte sehr wohl Ausgangsland aller Menschwerdung sein. Wenigstens die Heimat des höheren Entwicklungsganges der Menschheit, die mit dem Paläolithikum beginnt und auf der bereits urzeitlichen Überwindung der harten Natur beruht. Mit dem Erfolg der Herausbildung des Lebenswillens und unermüdlicher Bereitschaft zu dauerndem und ausmerzendem Lebenskampfe. Und Hahne weiter? Wie eine vergrößerte Welle ältesten Geschehens vollzieht sich die Ausbreitung des Europamenschen, meistens unter Drängen und Führen von Nordeuropäern, über die ganze Erde hin. Ausmerzender Lebenskampf. Wir haben es mit der maßgeschneiderten Ideologie des Nationalsozialismus zu tun. Die Wiege der Menschheit, zumindest die der europäischen Sapiens-Menschheit, Heberer, liegt in Deutschland. Die nordische Rasse herrschte hier vom Anfang aller Tage und hat ihrer biologisch verankerten Überlegenheit folgend immer wieder die Welt erobern müssen, quasi als Naturgesetz. Ebenso musste sie sich gegen alles als fremd identifizierte zur Wehr setzen, um die Rassereinheit wiederherzustellen, die Volksgesundheit zu bewahren und sich gegen Degeneration und Untergang zu schützen. Archäologie und Anthropologie lieferten im Verbund eine pseudowissenschaftliche Legitimation für den Eroberungs- und Vernichtungskrieg, mit dem die Nazis die Welt überzogen und sich daran machten, alles zu ermorden, was sie in ihrem Wahn als Rassenfeinde, lebensunwertes Leben und Untermenschen definierten.